es geht weiter, weil Lehre bestimmt dein Leben. Das Wort Gottes hat in sich selber die Autorität, dein Leben zu bestimmen und zu verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das Wort Gottes immer wieder hörst, auch gelehrt bekommst, Klarheit bekommst, weil das ist die Basis für dein Leben. Es ist nicht nur, wie heißt es im Wort? Das heißt, es ist nicht nur ein leeres Wort, sondern es ist euer Leben. Ja? Und deswegen lasst uns mehr vom Leben trinken, gerade jetzt. In dieser zweiten Stunde wird uns unser wunderbarer Christian, hier Mitglied aus unserem Core-Team hier von Glory Life, predigt auch hier sonntags regelmäßig, predigt in anderen Gemeinden auch und so weiter. Er wird uns in der zweiten Stunde einen weiteren Impuls geben zum Thema die Herrschaft der Söhne. Also geben wir dem Christian mal einen kräftigen Applaus, okay? Halleluja. Amen. Ja, super, jetzt sind wir ja so richtig gefüllt. Ja, jetzt können wir uns weiterfüllen lassen. Ja, das Thema Herrschen ist so wichtig. Ja, und der Pastor hat es auch gesagt, es ist einfach wichtig auch, gerade jetzt in dieser Zeit ist es, glaube ich, noch wichtiger. Ja, weil letztendlich musst du dir vorstellen, es gibt zwei Dinge. Ne? Entweder herrschst du oder du wirst beherrscht. Die zwei Möglichkeiten hast du. Es gibt kein Mittelding irgendwo, sondern es gibt nur entweder oder. Also entweder hast du jetzt die Möglichkeit, dieses Wochenende so richtig mal deine Herrschaft anzunehmen, auch in deiner Familie, in deiner Umgebung, egal wo du bist, ja, ergreifst du die Herrschaft. Oder aber, ja, wir werden beherrscht und es ist einfach vom Teufel. Die zwei Sachen gibt's und deswegen, mir brennt es auch so, dieses Thema einfach so auch auf dem Herzen, weil es ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, wenn wir auch in die Welt reinschauen, wenn wir die Familien anschauen und so weiter. Wir müssen unsere Herrschaft einnehmen. Und ich sage bewusst, wir müssen unsere Herrschaft einnehmen, weil wenn es wir nicht tun, macht es einfach der andere. Ja? Und das wollen wir alle nicht. Genau. Ich möchte nochmal, der Pastor hat vorher die Bibelstelle schon gehabt, die ist in Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Der Pastor ist schon auf einen Aspekt eingegangen. Ich möchte diesen Bibelvers, also das ist immer schön bei Gott, ne? so ein Bibelvers, der hat, ich weiß nicht, tausende Aspekte, ja, was man eingehen kann. Und deswegen möchte ich auf einen anderen Aspekt so ein bisschen eingehen, nämlich auf die Gnade und auf die Gerechtigkeit, ja, die den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, ja, im Leben herrschen durch Jesus. Und ganz, ganz, ganz wichtig zu Beginn, ja, ab und zu hört man das auch im Christentum, ja klar, wenn wir sterben, also physikalisch sterben, ja, nicht das, was der Pastor vorher gesagt hat, sondern physikalisch sterben oder wenn wir entrückt sind, dann herrschen wir irgendwann mit Jesus. Nein, deine Herrschaft ist jetzt, deine Herrschaft ist hier und heute, ja, deine Herrschaft kannst du jetzt einnehmen, deine Stellung solltest du sogar heute, wenn sie du noch nicht eingenommen hast, einnehmen. Genau. Du hast Herrschaft über den Satan, du hast Herrschaft über den Feind, du hast sie bekommen. Auch das haben wir schon letztendlich gehört. Und vor allem haben wir gehört, dass wir, wenn wir im Überfluss der Gnade durch dieses Geschenk, ja, und das Geschenk der Gerechtigkeit, dann werden wir im Leben herrschen. Wisst ihr, wenn man so zurückgeht ins Alte Testament, da war die Gnade noch nicht so, da war das Gesetz letztendlich. Und wir sehen auch, wenn Gott gekommen ist mit Salbung oder heißt es auch immer, der Geist Gottes kam über ihn, ja, dann hat eine Herrschaft letztendlich auch stattgefunden über das, was er halt auch an Salbung ausgeteilt hat, das, was er in dem Moment auch ausgeteilt hat, Gott. Aber wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir leben unter der Gnade. Ja. Und Jesus hat uns das letztendlich vorgemacht. Ja, unter dem Gesetz war es nicht möglich, dass jeder im Leben komplett herrschen konnte. erst ab dem Zeitpunkt, beziehungsweise Jesus kam, ja, weil Jesus war ohne Sünde, an Jesus hatte der Teufel nichts, er hatte nichts, Jesus war nicht unter dieser Herrschaft dieser Sünde, ja, sondern Jesus war sündlos, lesen wir, und Jesus hat letztendlich, war der Erste, der das gezeigt hat, wie so eine Herrschaft eigentlich aussehen konnte. Ja, wenn wir das angucken, die Bibel aufschlagen und das Leben, Jesus leben, was sehen wir da? Er hat geherrscht. Ja? Ihm war Physik vollkommen egal. Ja? Er hat Wasser in Wein verwandelt. Ihm war Physik vollkommen egal. Er ist einfach mal auf dem Wasser gelaufen. Ja? Dämonen waren für ihn kein Faktor. Ja? Er hat einfach gesagt, raus. Ja? Die Dämonen haben sogar vor ihm gezittert. Krankheit war für ihn kein Problem, ja? Weil er hat einfach die Hände aufgelegt und hat gesagt, du bist gesund. Ja, egal was Jesus begegnet ist, selbst der Tod war ihm egal, ja, es war ihm egal, er hat einfach gesagt, nachdem Lazarus 4 Tage da lag, ja, im Grab lag, hat er gesagt, Lazarus, komm heraus, und Lazarus ist aufgestanden und ist herausgekommen, ja, das ist ein Leben voller Kraft, voller Stärke. Er hat sich nicht einschüchtern lassen. Er hat keine Kompromisse mit dem Teufel gemacht, sondern er hat einfach gesagt, hey, im Wort Gottes steht, ja, und er ist seinen Weg schnurstracks durchgegangen, den Auftrag, den er letztendlich hatte von Gott. Und das möchte Gott auch von dir und von mir, ja, diese Herrschaft einnehmen, schnurstracks durchzugehen, keine Kompromisse machen mit dem Feind, ja, sondern zu sagen, hey, nein, ich nehme meine Stellung ein, ich nehme meine Herrschaft ein, ich nehme das ein, was Jesus für mich vollbracht hat, und da einfach auch reinzugehen. Und Jesus hat es uns letztendlich vorgemacht, ein Leben voller Herrschaft. Ja? Er hat es uns letztendlich vorgelebt, so ein Leben in dieser Herrschaft. Und da, wie gesagt, die Ermutigung von mir auch heute Morgen, lasst uns da reingehen. Lasst uns da reingehen, weil das Gleiche, was für Jesus gilt, gilt auch heute für uns. Ganz kurz ein kleiner Abschweiß, Kolosser 2, Vers 9 bis 10, da heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht, ja. Jedes Kind Gottes letztendlich, ja, haben wir auch vorher gehört, sind da einfach, ja, letztendlich reingefallen in, du hast es geschenkt bekommen aus Gnade, ja, Gnade ist ja unverdiente Gunst, ja, du und ich haben es einfach geschenkt bekommen, diese Gerechtigkeit, du und ich haben diese Gnade letztendlich geschenkt bekommen, ja, du hast letztendlich, ja, was hast du dafür getan, was hast du dafür gemacht in deinem Leben, dass du Gerechtigkeit bekommen hast von Gott? Nichts, oder? Nichts. Ja, du hast Jesus angenommen, okay, ja, das hast du noch gemacht, aber ansonsten konntest du wirklich gar nichts dazu beitragen. Also ich konnte nichts dazu beitragen, dass ich sagen kann, ich bin jetzt heute gerecht vor Gott und ich habe die Gnade Gottes verdient. Nichts. Also ich persönlich aus mir heraus habe sie nicht verdient. Im Gegenteil, ich hätte eigentlich was viel Schlimmeres wahrscheinlich verdient noch, ja. Ja, ich habe es einfach nicht verdient. Aber du hast es geschenkt bekommen. Und nicht wegen deiner Werke, sondern wegen der Werke von Jesus. Ja? Gott erklärte dich aus freien Stücken. Aus freien Stücken erklärte er dich, du bist gerecht. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Das gehört dir. Und es hat nichts, nochmal, nichts mit deiner Leistung zu tun, sondern es ist einfach ein Geschenk Gottes. Und genauso wenig, wie du es geschenkt bekommen hast, kannst dir auch wieder jemand nehmen. Also auch das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es kann dir keiner nehmen, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist. Der Teufel kann 5000 Mal zu dir kommen und sagen, haha, ich habe dich gesehen, du hast da irgendwie was falsch gemacht. So what? Jesus ist für unsere Schuld gestorben am Kreuz, für die, die wir gemacht haben, die wir gerade vielleicht tun oder die wir tun werden. Du gehst zum Teufel und sagst, ja, okay, habe ich gemacht, weil du wahrscheinlich vorher zum Vater gegangen bist, also das ist zumindest das Herz, ja. Herr, es tut mir leid, dass ich da irgendwas getan habe, ja, vergib mir, und alles ist vergessen. Das ist letztendlich unsere Stellung, deswegen kann dir auch die Gerechtigkeit niemand mehr nehmen. Du bist einfach gerecht. Das ist dein Geburtsrecht letztendlich. Das hast du mitbekommen, diese Gerechtigkeit. Ne? Wir haben es vorher gehört, dein alter Mensch hängt irgendwo, nämlich am Kreuz, ist gestorben. Den gibt es eigentlich nicht mehr, sondern du hast eine neue Natur bekommen. Genau. Deine Gerechtigkeit, diese Gnade, diese Herrschaft ist an keine Bedingung geknüpft. Keine. Wenn du ein Sohn bist, eine Tochter bist, Jesus in deinem Herzen hast, ist das nicht mehr an irgendeine Bedingung geknüpft. In Epheser 2 heißt es auch noch, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Im Gesetz musstest du noch, unter der Gnade hast du's. Du kannst es dir auch so vorstellen, um das noch mal ein bisschen bildlicher zu machen, ja, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist es letztendlich ein Menschenkind. Ja? Es ist ein Mensch, nur von Natur aus Mensch. Aber du kannst dich mit diesem Kind noch nicht unterhalten. Dieses Kind kann nicht laufen. Ja? Dieses Kind wird ja nicht irgendeine Matheformel lösen können oder irgendwie sowas. Ja? Dieses Kind wird auch noch nicht anfangen zu arbeiten und irgendwo Geld zu verdienen in irgendeiner Form. Ja, dieses Kind wächst aber heran, es lernt immer, es macht vielleicht auch Fehler, ja, aber nur weil es einen Fehler macht, sagst du ja nicht, dieses Kind ist kein Mensch mehr, ja, du kannst ja nicht sagen, bloß weil dieses Kind jetzt irgendwie in der Schule mal einen schlechten Tag hatte und eine 5 oder eine 6 geschrieben hat, du bist kein Mensch, nein, es ist von Natur aus Mensch, warum? Ja, weil es einfach so geboren wurde. Du und ich sind aus einem unvergänglichen Samen geboren, aus dem Wort Gottes. Du bist von Natur aus göttlicher DNA. Ja. Und bloß weil du mal einen Fehler machst, heißt es nicht, dass du nicht mehr von göttlicher DNA bist. Heißt es nicht mehr, dass du kein Sohn mehr bist. Heißt es nicht mehr, dass du keine Herrschaft mehr hast. Sondern nein. Du hast die Herrschaft, es gehört dir, es ist dein Geburtsrecht. Und da möchte ich dich heute Morgen ermutigen, da wirklich festzustehen und feste Sache zu machen. Ich habe die Herrschaft in meinem Leben. Sag mal, ich habe die Herrschaft in meinem Leben. Durch Jesus. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Weil es ist nicht durch deine Werke, aber es gehört dir. Es ist in deiner Natur, es ist da, es ist da. Und Gott möchte es auch. Genau, Gerechtigkeit macht uns letztendlich zu, ja, Meistern hört sich so blöd an, aber es ist letztendlich so, ja. Wenn du die Gerechtigkeit Gottes bist, dann hast du Herrschaft. Du bist kein Opfer mehr. Du bist kein Opfer mehr, sondern du bist Sieger in Jesus Christus. Du bist es. 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es noch, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist, als der in der Welt ist, ja. Du bist einfach Sieger. Das gehört zu deiner Natur. Wenn wir dagegen gehen und uns in die Opferrolle fallen lassen, oh, mir geht's so schlecht, oh ja, und das und das und das und das, dann gehst du letztendlich gegen deine eigene Natur und du weißt gar nicht, was alles passiert deinem Geistlichen, wenn du dich da reingibst. Wir haben es vorher gehört, Gott ist gnädig, alles gut, ja, wir dürfen ja wachsen, ja. Aber ich möchte dich heute wirklich ermutigen, auf ein anderes Level zu kommen. Ich möchte dich ermutigen, wirklich diese Herrschaft, was Gott dir gegeben hat, wirklich einzunehmen, wirklich da drin auch letztendlich zu leben und nicht sagen, boah, ja, mir geht's so schlecht und es ist alles so schlimm. Ich sag dir heute Morgen, steh auf, nimm Herrschaft ein. Sprich zu deinen Symptomen, sprich zu deinen Umständen oder was auch immer. Ja? Für deine Seele, die ist es nicht oft einfach. Ja, die möchte lieber jammern, es ist einfacher für deine Seele. Aber kein einziges Jammern wird dich irgendwo weiterbringen. Sie bringt dich nur weiter runter. Deswegen wirklich steh auf, nimm diese Herrschaft ein. Nimm das, was du dieses Wochenende mitkriegst. Ja, nimm es, führ es aus. Lass es nicht irgendwo in deinem Hinterkopf irgendwo da, sondern das muss präsent sein. Du hast Herrschaft, ja, du hast es. Amen. Kommen wir nochmal zur Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst, ja, du hast es geschenkt bekommen. Und letztendlich ist es auch an der Zeit, auch da in den Gnadenstrom reinzuspringen, es wirklich auch anzunehmen. Ja? Viele oder wir versuchen im Alltag es immer noch selber zu machen, oft ja, aus unserer Kraft heraus. Aber dann ist es nicht mehr Gnade. Wenn wir anfangen, aus unserer Kraft heraus zu handeln, aus unserem Verstand, weil wir es schon immer so gemacht haben, weil es die Welt so macht, ja, dann ist es nicht mehr Gnade. Ja, dann ist es aus unseren Werken heraus. Ich habe es toll gemacht. Hey, guck mal, was ich wieder hingekriegt habe. Ich habe heute demjenigen geholfen. Ich habe, na, das ist ich bezogen, ja. Gnade ist aber nicht ich bezogen, Gnade ist Jesus bezogen. Er hat es getan, er ist toll, er ist genial, er hat es gemacht. Und deswegen muss es ich nicht mehr machen. Aber was ich tun sollte, ist jetzt endlich diesen Gnadenfluss durch mich durchfließen lassen und ihm auch die Möglichkeit zu geben, es zu tun, ja. Wir sind ja ab und zu da, Herr Jesus, du bist jetzt mal, ja, Alltag, ne. Herr Jesus, du bist jetzt da mal in der Ecke und ich mache das jetzt alles, ja. Und am Abend, ja, wow, hat irgendwie nicht funktioniert. Ach ja, Mist, Jesus stand ja in der Ecke, ja, ich habe ihn gar nicht mit einbezogen, ich habe den Heiligen Geist gar nicht gefragt, ja. Aber Gnade ist, sich da reinfallen zu lassen, ja. Gnade ist es, das zu leben, letztendlich, was Jesus für dich vorbereitet hat und ihn auch mal machen zu lassen, ja. Und ihn auch mal es tun zu lassen. Und es ist so schön letztendlich, und da finde ich die Amplified einfach cool. Ich habe schon mal vor einer Weile mal gesagt, aber ich möchte es einfach wiederholen. In Johannes 1, Vers 16 aus der Amplified. Denn aus seiner Fülle haben wir alle eine Gnade nach der anderen empfangen und geistlichen Segen über geistlichen Segen und sogar Gunst über Gunst und Gabe über Gabe. Wisst ihr, das hört nicht mehr auf. Ja, das hört einfach nicht mehr auf. Wenn du in diesem Gnadenfluss drin bist, dann hört's einfach nicht mehr auf. Ja, dann kommt Gnade über Gnade. Dann kommt geistlicher Segen über geistlicher Segen. Also Segen über Segen, Gnade über Gnade. Alles überflutet dich und du weißt gar nicht mehr, was ist denn los? Wir haben ja die Erwartungshaltung oft, ja, wenn wir aufstehen, boah, es kommt Mist über Mist, Blödsinn über Blödsinn, ja, sage ich mal in Anführungszeichen, ja. Aber wenn du das noch hast, ja, dann denk einfach mal morgen um, ja, wenn du aufstehst und sagst, boah, heute kommt Gnade über Gnade, es kommt Segen über Segen, ja, das ist deine Erwartungshaltung als jemand, der herrscht, weil wenn du herrscht, ja, was soll, es gibt nichts Höheres wie Jesus, ja, und wir haben vorher gehört, wir sind mit ihm hochversetzt an himmlische Orte. Also, kann nur Gnade über Gnade kommen, kann nur Gunst über Gunst kommen. Heißt es jetzt, dass du keine Herausforderung mehr in der Welt hast? Nein, habe ich nicht gesagt. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Und trotzdem, jeder Herausforderung zum Trotz, erwartest du Gnade über Gnade, Segen über Segen. Und du lebst in dem Bewusstsein, egal was gerade für eine Herausforderung da ist, du gehst als Sieger heraus, ja? Weil du bist derjenige, der herrscht mit Jesus. Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 1. Ein bisschen bibellastig heute, aber ich mag das einfach, weil wir müssen das Ganze untermauern, ne? Weil ich rede nicht nur einfach, sondern ich will das weitergeben, was er letztendlich gesagt hat, ja. Und in 2. Timotheus 2, Vers 1 heißt es, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Ja, auch hier wieder, ja? War die Anweisung an Timotheus, lass dich in die Gnade rein, ja? Lass dir aus dieser Gnade heraus alle Kraft geben. Mach es nicht aus deiner eigenen Kraft. Hör nicht rum, mach dir keine Sorgen, ja? Lass keine Ängste zu, lieber Timotheus, sondern Gnade. Gott sorgt um dich. Er ist dein Versorger. Jesus ist da mit seiner Kraft. Lass es du wirken, ja? Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man sich tagelang Sorgen macht um irgendwas? Ja, wer kennt's? Also ich kenn's gut, ja. Vielleicht kennst du es noch aus deiner Vergangenheit, dann bist du schon weiter, ja. Dann ist es auch gut. Es bringt dich nicht weiter. Es ist nichts, ja. Viel leichter und viel besser ist, Herr, du hast mir's zugesagt, ja. Du hast es mir zugesagt. Da ist Gnade. Und ich, Herr Jesus, ich weiß eins. Ich lade dich jetzt ein. Komm du in die Situation hinein. Übernimm du die Situation. Ich lasse es los und ich weiß eins. Es wird besser, als dass ich mir jemals erträumen habe lassen. Leite du mich dadurch. Führ du mich dadurch. Hör auf den Heiligen Geist. Geh weiter. Bleib nicht stehen. Bleib nicht auf dem Sofa. Ja, jammer nicht rum, sondern steh einfach hin. Ja, und geh weiter in dem Bewusstsein, dass er für dich ist und dass keiner gegen dich sein kann, wenn er für dich ist. Weil das ist die Zusage in seiner meinem Wort, ja? Und wenn es dann noch hart auf hart kommt, dann nimmst du deine Autorität ein und sagst, im Namen Jesus, ja? Weil der Name ist höher als alles, ja? Sagst du, nein, im Namen Jesus, das muss jetzt verschwinden, diese Situation muss sich verändern und so weiter und so fort, ja? Aber mach was! Genau. Ich kürze jetzt ein bisschen ab aufgrund der Zeit, sonst kriegen wir keine Mittagspause. Genau. Wichtig ist, verlass dich nicht auf deine Werke. Sobald du dich auf deine Werke verlässt, ja, bist du letztendlich aus der Gnade und bist im Gesetz letztendlich wieder drin. Ja, man kann es so beschreiben. Aber es hat einen Wandel stattgefunden. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Es ist da wirklich ein Cut drin. Ja? Und wir müssen bei uns einfach auch einen Cut reinmachen. Und ich wünsche mir das auch für viele Gemeinden, ja, dass sie einfach auch mal einen Cut reinmachen, weil viele leben noch teilweise im alten Bund und teilweise im neuen Bund. Da gibt es eine Vermischung von dem Ganzen. Ja? Da wird Jesus nicht groß gemacht, sondern teilweise kommt es noch auf die Werke der Menschen in der Gemeinde drauf an. Aber ganz ehrlich, wir können es einfach nicht. Ja? Wir können es einfach nicht. Wenn wir die Welt anschauen, wir können es einfach nicht. Ja? Die Welt denkt immer, sie könnte alles, aber sie kann es einfach nicht. Ja? Da kommt ein kleiner Virus an, sie kann es nicht. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ja? Ich bin mit meinem Krebs damals zum Arzt gegangen. Er konnte es nicht. Er konnte mich nicht heilen. Ja? Es ging einfach nicht. Der Einzige, der mich heilen konnte, war Jesus. Der Einzige, der alles unter Kontrolle hat, ist Jesus. Den Einzigen, auf den wir fokussiert sein sollten, ist Jesus. Und deswegen haben unsere Werke gar nichts zu sagen. Ja? Es kommt auf seine Werke drauf an. Und wenn wir seine Werke durch uns wirken lassen, wisst ihr, was da passiert? Da gibt es eine geistliche Explosion, sage ich ja mal. Da ist nichts mehr auf, da bleibt nichts mehr auf dem anderen, was die Finsternis angerichtet hat. Weil da ist Herrlichkeit da. Und in der Herrlichkeit verändert sich letztendlich alles. Ja, da kann keiner stehen bleiben. Unter dem Gesetz letztendlich, das noch vielleicht kurz zum Abschluss zu dem Gesetz, ja, unter dem Gesetz sagt Gott, ich lasse die Sünde nicht ungestraft, ja, sondern Strafe die Kinder für die Sünde der Eltern. Jetzt habe ich es. Genau. Und letztendlich bis zur dritten und vierten Generation, 2. Mose 34, Vers 7, ja, aber unter der Gnade sagt Gott, ja, ich werde gnädig sein, ja, ich werde die Sünde letztendlich vergeben, ja, ihre Sünde, all ihre Gesetzlosigkeit, ja, alles werde ich nicht mehr gedenken, Hebräer 8, Vers 12, ja, das ist ein Unterschied, ja, entweder unter dem Gesetz, ja, ist Strafe, unter der Gnade ist Liebe und das ist ein ganz großer Unterschied, ja. Die Gnade, habe ich schon gesagt, legt den Schwerpunkt auf Jesus. Er hat es getan. Ja? Ohne dein Zutun, er hat es letztendlich vollbracht. Du bist gerecht durch deinen Glauben. Ja? Aufgrund seiner Werke und nicht aufgrund deiner Werke. Ja? Du kannst hier auf dieser Welt letztendlich, auch da ist aber, sage ich schon voraus, ist Gott klar mit seiner Gnade da, aber du kannst in dieser Welt ganz, ganz, ganz viele gute Sachen machen, ja? Du kannst sogar Menschen heilen. Und im Wort Gottes steht trotzdem drin, wo Jesus dann sagt, ich habe dich nicht gekannt. Ich weiß nicht, wer du bist. Das sind aus deinen Werken heraus, aus dir heraus, ja. Aber Jesus oder das Wort sagt ganz, ganz klar, diese Beziehung mit Jesus, ja, in dieser Einheit mit dem Heiligen Geist, ja, in diesem Teamplayer letztendlich, da gehen wir voran und wir verlassen uns nicht auf uns, auf die Menschheit oder irgendwas, auf das Sichtbare, was wir sehen, sondern wir verlassen uns auf Jesus, auf das, was wir vielleicht noch nicht sehen, aber was wir aber geschenkt bekommen haben und bringen es hier rein. Aber ich glaube, da predigt der Pastor nochmal. Das ist es letztendlich und das ist ein großer Unterschied. Ja? Wir dürfen, wie gesagt, ganz unter der Gnade leben und im Grunde ist es auch ganz einfach. Ja? Und wenn wir unter dem Gesetz leben, sage ich gleich, werden wir Niederlage erleben, weil du kannst das Gesetz nicht halten. Der Einzige, der es halten konnte, war Jesus. Du wirst es nicht schaffen. Egal, wie sehr du dich anstrengst, du wirst es nicht hinkriegen. Aber unter der Gnade, und da kommen wir wieder zum Anfangsvers, Römer 5, Vers 17, wirst du herrschen. Unter der Gnade wirst du herrschen. Und das ist auch eigentlich logisch, ja. Ich bin immer so ein bisschen auch Logik geprägt, ja, so vom logischen Denken. Aber es ist, letztendlich ist die Bibel so logisch, ja. Ich meine, du bist zerbrechlich, du bist in einem zerbrechlichen Körper drin, ja. Die Welt ist letztendlich unter der Herrschaft des Teufels gekommen. Da gibt es Leid und so weiter und so fort, ja. Wie sollst du jetzt aus dem ganzen Mangel herrschen können? Du kannst nicht aus einem Mangel heraus herrschen, das geht nicht. Du kannst nur aus einer Fülle heraus herrschen. Also wirst du es aus dir heraus nicht können. Aber dadurch, dass du hochversetzt bist in himmlische Orte, dadurch, dass Jesus in dir lebt, ja, dadurch, dass du ihn am Zug lässt, ist es nicht deine Kraft, ja, sondern es ist seine Kraft, die durch dich wirkt. Und damit ist es wieder letztendlich logisch, dass deinem Wort steht, alles, was wir glauben, ja, alles ist möglich, ja, was wir glauben, alles. Da steht drin, alles ist möglich. Es gibt kein Unmöglich mehr, weil seine Kraft keiner Grenzen mehr, letztendlich keine Grenze mehr hat. Sie ist über allem. Sie ist grenzenlos. Gott ist grenzenlos. Und du, und das ist das Geniale, hast diese Kraft Gottes in dir durch den Heiligen Geist. Es gibt nichts Höheres. Du bist am Ziel angekommen. Das Einzige, was tun musst, ist bewusst zu werden, was eigentlich in dir steckt, wer du eigentlich bist und was du eigentlich hast. Ja. Paulus hat es erkannt. Er hat gesagt, ja, in seiner Schwachheit, also in der Schwachheit von Paulus, ja, ist Jesus letztendlich stark geworden. Ja, durch das, dass er schwach geworden ist, ist Jesus stark geworden in ihm. Und das ist letztendlich auch das, was der Pastor gesagt hat. Du musst dich unterordnen unter dem Ganzen, ja. Du musst unter das gehen, ja. Und dann kommt's, wow, ja, und dann fließt's und dann kannst du diesen Strom auch nicht mehr aufhalten, ja. Lebendiges Wasser wird aus uns herausfließen, sagt das Wort Gottes, ja. Genau. Im Grunde gibt es zwei Wege, um es auf den Punkt zu bringen. Ja? Der eine Weg ist aus deiner Kraft, aus deiner Anstrengung heraus und der andere Weg ist aus der Gnade heraus, aus seiner Kraft heraus. Und ich habe da im Lobpreis eigentlich noch ein schönes Bild gesehen, das möchte ich euch noch ganz kurz erzählen. Ich habe einfach gesehen, Jesus stand auf dem Berg, die Hände ausgestreckt und hat über die ganze Welt letztendlich geherrscht. Ja. Und dann waren die Menschen unten, ja, und sie hatten eigentlich das gleiche Bedürfnis, sie wollten auch herrschen, ja, sie wollten da hinkommen. Sie haben dann versucht, mit eigener Kraft diesen Berg hochzusteigen und sie sind kläglich gescheitert, weil sie sind einfach nicht hochgekommen, der Berg war zu hoch. Und dann gab es diejenigen, ja, die einfach gesagt haben, Herr Jesus, ich lass mich in deine Gnade reinfallen. Und dann habe ich einfach so bildlich gesehen, wie so Adler sind sie hochgestiegen in diesem Gnadenstrom letztendlich, ja, sie sind hochgestiegen dieser Adler und waren dann bei Jesus und haben mit ihm letztendlich die Herrschaft mit eingenommen, ja. Und es war so ein schönes Bild einfach zu dieser Predigt, habe ich einfach gefunden. Lass es nicht, du wirst dich abmühen, du wirst an deine Grenzen kommen, du wirst einen Burnout enden, du wirst gegen Mauern laufen, du schaffst es nicht aus deiner Kraft. Aber aus seiner Kraft bist du einfach oben, ja, du bist oben, ja, ohne dein Zutun, ohne deine Abmühungen, sondern du bist einfach oben, du nimmst deine Stellung ein und du sagst, wo es lang geht, immer geführt vom Heiligen Geist und du wirst sehen, wie sich deine Familie verändert, du wirst sehen, wie sich dein Arbeitsumfeld verändert, du wirst sehen, wie es leichter wird, du wirst sehen, wie du wieder durchschläfst, du wirst sehen, wie Sorgen, Ängste abnehmen, weil du einfach weißt, er ist da. Amen. Halleluja. Lasst uns da wirklich, und das ist wirklich mein Schluss nochmal, lasst uns da reinfallen, ja, ganz bewusst wirklich reinfallen in diesen Gnadenstrom, ja, lasst es uns wirklich annehmen, diese Kraft, es ist die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, diese lebt in uns, ja, sie lebt in uns. Daher, mach, wie gesagt, guck nicht auf das, was Umstände sagen. Guck nicht auf das, was um dich herum ist. Behalte immer diese Gesinnung, ja, dass du ein Sieger bist. Behalte diese Gesinnung, du bist was Besonderes. Du bist hochversetzt, wie wir es gehört haben. Agier von dort aus, ja. Agier immer von dort aus, ja. Jesus hat gesagt, ja, alles ist möglich. Alles ist möglich. Und wir werden sogar noch größere Wunder tun als er hier auf dieser Welt, weil er in uns lebt, ja. Du bist letztendlich, kannst du es so sagen, im Englischen hört sich immer so cool an, supernatural. Du bist ein Supermensch letztendlich. Du bist eine neue Schöpfung, ja. Du bist einfach, was noch nie da gewesen ist, ist es jetzt da. Du kannst es nicht in Worte erklären, ja. Du kannst es in vielen Sachen sagen, aber du bist ein Superman letztendlich, ja. Jesus in dir, dich kann nichts mehr aufhalten, ja. Die Menschen streben immer nach, die Filme streben immer danach, sie wollen Superhelden sein. Du bist der Superheld, ja. Du bist der Superheld. Aber du solltest auch wie ein Superheld leben, ja. Also wenn der Superheld sich irgendwo vergräbt und sich in der Ecke rumsteht und nichts von sich hören lässt, dann ist er halt auch kein Superheld, ja. Deswegen geh raus, sei dieser Superheld, ja, in deiner Familie und wo auch immer. Gott möchte wirklich, ja, dass du dich nicht mehr als Opfer siehst, weil ich weiß nicht, ob es hier ist oder am Livestream ist. Ich glaube, einige sehen sich einfach noch auf Opfer und sagen, in meiner Vergangenheit sind schlimme Sachen passiert und so weiter. Weg da damit, ja, weg da damit. Du bist höher, du kannst nicht mehr höher genommen werden, als dass du bist, ja. Du kannst nicht mehr höher aufsteigen, wie dich Jesus aufsteigen hat lassen in ihm, ja. Deswegen hör diese Opferrolle auf und fang an, wirklich Autorität einzunehmen, ja. Er möchte, dass du wirklich das Wort Gottes nutzt, um Satan in Schach zu halten, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer, ja. Er möchte, dass du das Wort nutzt, wirklich, um deinen Körper gesund zu halten, um Heilung in die Welt reinzubringen, um Licht zu sein in dieser Welt, ja, um das Wort rauszubringen, in diese Welt, ja. Das alles hat er dir gegeben, ja. Und er hat dir aber nicht einfach dastehen lassen und hat gesagt, du bist jetzt das Opfer, sondern er hat gesagt, nein, du bist hoch erhoben, du bist ein König, du bist ein Priester, du bist wertvoll, ja. Das hat er letztendlich dir gegeben. Also lebe dieses Leben auch, ja. Lebe dieses Leben. Du hast Herrschaft. Ein Löwe, der irgendwo in der Prärie ist und der wird gefressen, ja. Der wird einfach gleich gefressen. Aber ein König, ein Löwe, der voll Majestät brüllt und sich nichts gefallen lässt, ja, der wird nicht gefressen, sondern der hat Herrschaft. Der hat Herrschaft. Also nimm diese Herrschaft ein. Amen. Amen. Amen. Du darfst. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, du wirst nicht mehr gefressen. Halleluja. Gott ist so gut. Halleluja. Seid ihr aufgebaut? Amen. Das gefällt mir beim Christian immer. Du wirst immer so richtig aufgebrezelt. Halleluja. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, weil er es selber so stark erlebt hat. Ne? Viele von euch wissen es ja. Ne? Ich glaube, 7 Jahre ist es her. Vor 7 Jahren hat der Arzt ihm noch 6 Monate zu leben gegeben. Ja? Krebs im Endstadium. Und Gott hat ihn übernatürlich geheilt. Halleluja. Und jetzt brennt er umso mehr. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Und wenn du noch irgendwo was in deinem Körper hast oder irgendein Symptom in deinem Körper hast, dann auch da. Du wirst nicht gefressen. Lass dich nicht fressen, sondern herrsche und regiere und nimm Autorität wahr. Und Gott kann alles wenden in einer Minute. Heute an diesem Tag, ich glaube auch heute Nachmittag werden wir noch beten, auch wirklich für Leute, die unheilbare, medizinisch unheilbare Krankheiten haben. Und wir glauben, dass Gott dich heilt. Amen. Halleluja. Wir glauben es, wir glauben es. So viele Zeugnisse, also von Leuten, die Gott von unheilbaren Krankheiten geheilt hat. Unsere Ordnerin, die Stefanie, wo ist sie, die Stefanie? Da hinten, genau, unsere Ordnerin. Auch Krebs im Endstadium vor 2,5 Jahren. Ja, Krebs mit 3 Riesentumore im Bauch. Ja. Und in einem Gottesdienst sind die ganzen Tumore zusammengeschrumpft und sie war geheilt. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Und wisst ihr was? Ich glaube, an diesem Wochenende sind wir damit beschäftigt, das Wichtigste, den wichtigsten Auftrag Gottes zu tun, den du in der Bibel findest. Ja, wenn du hineinschaust in zum Beispiel in den Propheten Haggai, im Buch Haggai, Haggai Kapitel 1, was sagt Gott? Gott sagt, bringt Holz herbei und baut das Haus, baut den Tempel. Gottes wichtigster Auftrag ist der Bau des Tempels. Das kannst du sehen. Ja, Mose hat den Tabernakel gebaut. Ja, Salomo hat den ersten Tempel gebaut. Bei Haggai war es der zweite Tempel. Ja, Gott ist im Tempelbau. Und es war immer verbunden mit Herrlichkeit. Es war immer verbunden mit mächtiger Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt sage ich dir etwas. Im neuen Bund, wer ist der Tempel des Heiligen Geistes? Wer ist der Tempel des Heiligen Geistes? Ist hier ein Tempel des Heiligen Geistes? Der Tempel des Heiligen Geistes, der seid ihr, sagt Paulus. Das heißt, der Tempel, der im neuen Bund gebaut wird, der Tempel, der jetzt aufgebaut wird, das sind wir. Das ist der Leib Christi. Das ist jeder Einzelne von uns, aber das sind auch wir zusammen. Und dieses Wochenende, da geht es darum, dass wir wirklich diesen wichtigsten Auftrag, diese Vision Gottes, dieser Vision Gottes nachgehen, weil wenn er einen aufgebauten Tempel findet, dann hat er einen Ort, an dem sich die Herrlichkeit manifestieren kann. Und wenn sich die Herrlichkeit an einem Ort manifestieren kann, dann kann sich seine Regierungsautorität an einem Ort manifestieren und dann kann der Feind nicht einfach herumfressen, wie er will. Ja? Amen. So ist es. Und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle die Gelegenheit geben, hinein zu investieren in dieses Projekt, mit dem wir unterwegs sind an diesem Wochenende. Dieses Projekt Tempelbau. Wir machen es immer ganz bewusst bei diesen Wochenenden. Wir haben keine Gebühren, wir verlangen keinen Eintritt oder irgendetwas. Warum? Weil wir nicht wollen, dass du etwas bezahlst. Wir wollen nicht, dass du nur ein Konsument bist. Ja, ein Konsument ist einer, der was bezahlt. Der kommt rein zum Aldi und sagt, okay, was kostet das? 2,99 nehme ich noch, gerade reduziert im Angebot, super. Ja, so ungefähr wie bei christlicher Konferenz. Oh, da gibt es einen Rabatt, super, da gehe ich hin. Ja, das ist es nicht. Weißt du, wir sind nicht Konsumenten oder nicht dazu bestimmt. Ich meine, du kannst Konsument sein. Ist auch okay, bekommst du auch was. Ja, beim Aldi kriegst du ja was, wenn du Konsument bist. Aber ich sag dir was, noch besser als ein Konsument zu sein, ist es ein Aktionär zu sein, ein Teilhaber. Ein Teilhaber an einer Firma oder an einem Projekt, ein Teilhaber, der konsumiert nicht nur etwas, der profitiert nicht nur von irgendwelchen Gütern, die da hervorkommen, sondern der hat Anteil am Gesamten, der hat Anteil am Gewinn. Ja? Deswegen, ich empfehle dir, wenn es ums Reich Gottes geht, wenn du noch kein Teilhaber bist, dann entscheide dich, ein Teilhaber zu sein. Ja? Der erste Schritt ist immer, dass du deinen Zehnten in die Gemeinde gehst, wo du deine Nahrung bekommst. Ja? Da wirst du ein Teilhaber, nicht nur ein Konsument. Ja? Du kannst sagen, ja gut, ich gebe ja jeden Sonntag meine 10 Euro in den Eimer, damit ist der Strom auch wieder bezahlt, was mich betrifft. Verstehst du? Das ist nicht das, was wirklich den Segen Gottes freisetzt, sondern was wirklich den Segen Gottes freisetzt, ist, wenn du ein Teilhaber bist. Und ich möchte dich wirklich einladen, ein Teilhaber zu sein an diesem Wochenende, an dem, was Gott tut. Wir wollen ein Teilhaber sein am Reich Gottes. Du hast an diesem Wochenende, du hast die Möglichkeit, ein Teilhaber zu sein am Tempelbau Gottes in Deutschland, in Österreich, weil das sind wir auch als Glory Life, in der Schweiz. Und du hast die Möglichkeit, an diesem Wochenende ein Teilhaber zu sein am Tempelbau Gottes in der Ukraine und unter dem jüdischen Volk weltweit, weil die Gemeinde in Kiew hat Zweigstellen überall in der Welt, auch in Israel und überall. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wirklich ein Teilhaber zu sein an Gottes Herzensanliegen. Und dazu möchte ich dich einladen und dazu möchte ich dir die Gelegenheit geben, jetzt an dieser Stelle. Wir werden sie heute zweimal geben, die Gelegenheit, zweimal hast du die Gelegenheit, wirklich ein Teilhaber zu sein. Und ich empfehle dir wirklich, frag den Heiligen Geist einfach, was soll ich hineinsäen? Ja? Teilhaber ist wie einer, der sät. Ja? Und wenn etwas aufgeht, Jesus hat gesagt, 30-fach, 60-fach, 100-fach bringt es Frucht. Das heißt, wir glauben daran. Weißt du, ich glaube daran, Teilhaber zu sein. Ich möchte Teilhaber sein an solchen Diensten wie dem von Pastor Boris. Ich möchte Teilhaber sein an dem Segen, den Gott für die Missionierung des jüdischen Volkes hat. Ich möchte Teilhaber sein am Tempelbau. Ich möchte Teilhaber sein daran, dass Gott Söhne und Töchter aufrichtet, die über meinem Land lernen zu herrschen und zu regieren, damit ein Unterschied gemacht wird. Amen. Und da werden wir heute Mittag noch weitergehen, weil Gott hat uns so viele Instrumente in die Hand gegeben, um wirklich einen Unterschied zu machen in unserem Land. Und dafür wirst du aufgebaut an diesem Wochenende. Deswegen, jetzt hast du die Gelegenheit, frag den Heiligen Geist, was du geben sollst als ein Teilhaber Gottes. Du bist natürlich frei auch zu sagen, nein, ich will kein Teilhaber sein, damit will ich nichts zu tun haben. Auch okay. Wir geben einfach die Eimer durch und du tust einfach rein, was er dir aufs Herz legt, entweder in bar oder wenn du sagst, ja, ich habe den Betrag nicht dabei, den er mir gezeigt hat. Unter jedem Stuhl ist eine Verpflichtungserklärung, die kannst du hervornehmen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, füllst es aus, wie viel der Heilige Geist dir gezeigt hat. Die andere Hälfte, da ist die Kontonummer drauf, da schreibst du auch drauf, wie viel der Heilige Geist dir gezeigt hat. Nimmst du mit nach Hause und dann kannst du es in den nächsten Tagen überweisen und dann bist du genauso ein Teilhaber. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Möglichkeiten eingeblendet, wie du geben kannst. Du kannst entweder über unsere IBAN geben, das ist die Kontonummer, oder du kannst PayPal nutzen oder du kannst auch deine Kreditkarte einsetzen, wenn du über unsere Homepage gehst und auf den Gebe-Button gehst, dann kannst du auf diese Weise geben. Sei ein Teilhaber und jetzt sage ich dir noch was zum Schluss, sei ein fröhlicher Teilhaber, okay? Sei ein fröhlicher Teilhaber. Also lasst uns als fröhliche Teilhaber jetzt geben.